Chinas Botschaft in Washington erklärte, die USA müssten unbegründete Anschuldigungen gegen Peking umgehend korrigieren. Die Vereinigten Staaten hatten eine Untersuchung gegen China wegen Verletzung eines 2020 abgeschlossenen Handelsabkommens eingeleitet. Trump besucht kommende Woche mehrere asiatische Länder und soll in Südkorea mit dem chinesischen Staatschef Xi zusammenkommen. In Litauen haben Wetterballons, die mutmaßlich aus Belarus stammten, erneut den Flugverkehr gestört. Nach Angaben des Verkehrsministeriums wurde der Betrieb an den Flughäfen Vilnius und Kaunas aus Sicherheitsgründen vorerst ausgesetzt. Litauen schloss zudem bis heute Mittag die beiden noch offenen Grenzübergänge zu Belarus. Die Wetterballons werden für gewöhnlich von Schmugglern verwendet, um Zigaretten aus Belarus illegal über die Grenze zu schicken. Es gab in den vergangenen Wochen bereits mehrere Vorfälle dieser Art. In London haben die Länder der sogenannten Koalition der Willigen über die weitere Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg beraten. Der britische Premierminister Starmer erklärte anschließend, man habe sich auf einen klaren Plan geeinigt, um die Ukraine durch den Winter zu bringen. Dazu gehöre unter anderem, russisches Öl und Gas von den globalen Märkten zu verbannen, mehr Waffen mit großer Reichweite bereitzustellen und den Weg für die Nutzung russischer Vermögenswerte freizumachen. Über diesen Punkt hatte es beim EU-Gipfel wegen der Bedenken Belgiens, wo ein Großteil der Gelder verwaltet wird, keine Einigung gegeben. Zuletzt hatten nach Großbritannien auch die USA Sanktionen gegen die beiden größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil verhängt. NATO-Generalsekretär Rutte zeigte sich in London überzeugt, dass die Maßnahmen den Druck auf Kreml-Chef Putin erhöhten. Der ukrainische Präsident Zelensky drang darauf, die Sanktionen auf alle russischen Ölkonzerne, aber auch auf Erdölterminals und weitere Tanker der Schattenflotte auszuweiten. Er betonte, die Ukraine erhöhe ihrerseits den Druck auf den russischen Energiesektor durch Drohnen- und Raketenangriffe. Die Bürger der Elfenbeinküste wählen heute ihr Staatsoberhaupt. Amtsinhaber Ouattara strebt eine vierte Amtszeit an. Die Kandidatur des 83-Jährigen ist umstritten. Die Opposition und andere Kritiker werfen ihm vor, politische Gegner zu unterdrücken und ein Klima der Angst zu verbreiten. Gegen Ouattara treten vier Kandidatinnen und Kandidaten an. Die zwei aussichtsreichsten Kontrahenten, Ex-Präsident Gbagbo sowie der international bekannte Banker Thiam, wurden nicht zur Wahl zugelassen. Beobachter rechnen damit, dass Ouattara schon im ersten Wahlgang die für den Sieg nötigen 50% Stimmanteil erzielen könnte. Die Elfenbeinküste ist mit 33 Millionen Einwohnern nach Nigeria die zweitgrößte Volkswirtschaft Westafrikas. Sie ist einer der wichtigsten Partner Europas und der USA in Westafrika, wo sich einige Staaten in jüngster Zeit Russland annäherten. Das Sturmtief Joshua hat in Deutschland zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. An der Nordseeküste und der Elbe kam es zu Sturmfluten. Es wurden Böen von mehr als 100 Kilometern pro Stunde gemessen. Mehrere Fähren stellten den Betrieb ein. Der Hafen auf der nordfriesischen Insel Föhr wurde überschwemmt, ebenso der Fischmarkt in Hamburg. Auch in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Thüringen und dem Saarland kam es zu Problemen durch herabfallende Äste oder umgestürzte Bäume. Vereinzelt gab es Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr der Bahn. Das deutsche Fußballnationalteam der Frauen hat das Halbfinal-Hinspiel in der Nations League gegen Frankreich gewonnen. Die DFB-Elf siegte in Düsseldorf mit 1:0. Das Tor erzielte Clara Bühl in der 79. Minute. Das Rückspiel findet am Dienstag in Caen in der Normandie statt. Das Wetter. In der Nacht an der Nordsee noch gebietsweise schauerartiger Regen, im Westen und Süden zeitweise Regen, sonst meist niederschlagsfrei, an der Nordsee und auf den Bergen weiter stürmisch. Tiefstwerte 10 bis 1 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie die zweite Stunde von Der Walzerkönig,